Hey, bevor du diesen Podcast hörst, möchte ich dich ganz herzlich in unsere Facebook-Gruppe einladen. Die Facebook-Gruppe heißt High Performance Community Deutsch. In dieser Gruppe triffst du auf Menschen, die dein Mindset teilen. Wir besprechen Thematiken wie Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Produktivität, Motivation und vieles mehr. Du kennst wahrscheinlich das Sprichwort, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Aus diesem Grund haben wir auch diese Gruppe eröffnet. Dass du dich mit Menschen im Bereich Erfolg austauschen kannst, damit du die Möglichkeit geboten bekommst, dich mit diesen Personen zu vernetzen. Also, trete dieser Gruppe bei. Den Link zu der Gruppe findest du in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Herzlich willkommen zur allerersten Folge The Classic Mind. In der allerersten Folge werden wir euch beibringen, wie ihr schneller lernt. Wie ihr euer Gehirn auf ein besseres Potenzial bringt und im Alltag besser abschneidet. Vor allem dadurch, dass ihr die Sachen besser behalten könnt, auch besser anwenden könnt. Besser anwenden im Alltag, besser anwenden in jeglicher Situation. Lernen ist das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind ständige Lerner und Beobachter. Wir verbessern uns Tag für Tag und das ist das Ziel. Sich Tag für Tag zu verbessern. Wie funktioniert das? Wie lernt man schneller? Wie lernt man alles, was man möchte? Jetzt, hier. Die Taktik dazu lautet Hirn. Hirn. Jedes der Anfangsbuchstaben steht dabei für einen Tipp, für ein Wort, das sich daran erinnert, wie ihr schneller lernt. Schneller lernen ist einfach, sodass wir direkt damit anfangen. H. H steht für Hören. Hört zu. Wenn ihr gerade etwas erzählt bekommt, wenn ihr etwas noch nicht wisst, hört zu. Fokussiert euch auf das Gesprochene, fokussiert euch auf das Gesagte, auf das Gezeigte und beachtet nur dies. Fokussiert euch auf den Moment. Vor allem wichtig dabei ist es, dass ihr ignoriert, was ihr bis jetzt über das Thema wisst. Dadurch, dass ihr euch selbst eingesteht, ihr wisst schon etwas über ein Thema, limitiert ihr euch selbst, weil ihr nicht mehr lernen wollt, weil ihr denkt, ihr wisst schon alles über das Thema, aber es gibt immer etwas, was ihr nicht wisst. Vor allem müsst ihr euch aufhören, Grenzen zu setzen. Wenn ihr euch selbst eingesteht, dass ihr nichts lernen könnt, dass ihr limitiert seid, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, das Gesagte zu lernen und für euch zu verwenden, werdet ihr auch dies nicht können. Das Gehirn ist darauf eingestellt, dass es Sachen, die es zu sich selbst sagt, für wahr erkennt. Das heißt, wenn ihr euch selbst eingesteht, ich kann das nicht, werdet ihr auch das nie können. Deswegen vergesst eure Grenzen. Ihr werdet realisieren, dass ihr volles Potenzial habt. Ihr müsst nur anerkennen, dass ihr unendlich seid, dass ihr tausende Möglichkeiten habt, euch dauerhaft zu verbessern. Und das ist das Ziel, sich Tag für Tag zu verbessern und zuzuhören, zu lernen. I. Intensiv. Wichtig dabei, bei neu gelernten Sachen, ist es, Sachen intensiv anzuwenden, aktiv zu werden, das Gelernte anzuwenden. Macht euch während dem Gelernten Notizen, vor allem kreative Notizen. Schreibt nicht nur stupide auf, denkt nach. Kreiert etwas Neues. Wenn euer Gehirn etwas kreiert, dadurch, dass es eigen von euch kreiert wurde, ist es in der Möglichkeit, das Gelernte besser zu behalten. Schafft euch ein Bild im Kopf, während ihr lernt. Verbindet das Bild mit dem Gelernten und es wird euch im Gehirn bleiben. Es wird euch dort am Platz halten, sodass ihr es dauerhaft wieder abrufen könnt. Gehirn ist visuell gestrickt. Ihr seid auf Sehen aus. Das heißt, malt euch ein Bild in eurem Kopf oder auf einem Blatt Papier, das ihr mit dem Lernen verbindet. Die besten Tipps, wie ihr euch am besten Sachen merkt, werden wir in den nächsten Folgen noch ansprechen. Eher Rolle. Rolle ist wichtig. Die Rolle, weswegen ihr lernt. Was habt ihr für eine Rolle? Hinterfragt euch, warum lerne ich das? Warum möchte ich das lernen? Und was kann ich daraus mitnehmen, um auf meine eigene Rolle im Leben anzuwenden? Was kann ich für mich behalten? Und warum ist es mir wichtig, das Gelernte anzuwenden? Warum ist es mir wichtig, das Gelernte zu behalten? Sucht nach der Sache. Es wird immer etwas geben. Lernen ist Macht, Wissen ist Macht. Ihr müsst nur suchen, wie ihr es für euch anwenden könnt. Wenn ihr den Grund des Lernens hinterfragt habt, wenn ihr den Grund des Lernens gefunden habt, werdet ihr euch die Sache viel besser behalten können. Die Sache wird euch präsent bleiben, weil ihr wisst, weswegen ihr lernt. N. Nächster. Unglaublich wichtiger Punkt ist es, sein gelerntes Wissen anzuwenden, nächsten Leuten zu zeigen, nächsten Leuten beizubringen, sodass diese auch davon profitieren können. Bringt euer Wissen bei. Wissen, das nur für euch selbst genutzt wird, ist keine Macht. Macht ist Wissen erst, wenn ihr euch für euch anwendet und anderen Leuten teilt. Teilt eure Erfahrungen, teilt eure positiven Erfahrungen mit dem Lernenden und erzählt euren Klassenkameraden, euren Studenten, euren Arbeitskollegen, euren Mitarbeitern, euren Chefs. davon, dass ihr etwas Neues gelernt habt und euch dadurch verbessern konntet. Teilt es in unserer Facebook-Gruppe. Wendet euer Neues Gelerntes direkt an und seht, dass ihr die Möglichkeit habt, schneller zu lernen. Bringt das Gelernte den Nächsten bei. Ihr werdet nur lernen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euer Gelerntes auch anzuwenden. Euer Gehirn ist darauf programmiert, unwichtige Sachen nicht zu erkennen, auszulassen. Das heißt, versucht das Gelernte über den Tag anzuwenden. Versucht das Gelernte in den nächsten Wochen anzuwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr etwas lernt, denkt an euer Hirn. Denkt an hören. Denkt an intensiv, aktiv werden. Denkt an R, Rolle. Was für eine Rolle habe ich? N, nächster, beibringen. In dem Sinn, wendet euer Gelerntes an, lernt schneller, erreicht euer volles Potenzial. Tag für Tag besser, Tag für Tag mehr.